bist vorbereitet, bis der Welt zu zeigen, mit dem Dämon zu vereinen, euch den Teufel einzutreiben. Keiner kann entkommen, wenn der Todesbote streicht. Öffnet sich die Pforten der Dimensionen X. Die ganze Politik, sie führt euch hinters Licht. Doch im Schatten warte ich auf meine Gelegenheit, mir die Menschheit einzuverleiben. Es stapeln sich die Leichen in euren Eigenheimen. Und egal wie sie auch heißen, ich hol mir einfach jeden, ihre Barrikaden weichen. Lasse keinen dann am Leben, denn ich trachte nach dem Fleisch und dem Blut und den Seelen. Von denjenigen, die sich der Sünde verschrieben haben, ein Entkommen gibt es nicht. Die Sünde, die Sünde, die Sünde, verfallen dieser Sünde. Die Sünde, die Sünde, die Sünde, verfallen dieser Sünde. Du faltest deine Hände, betest doch zu einem Gott. Doch er hilft dir nicht, wenn der Dämon dich bekommt. Bist du in den Fängen? Sein. Lass dich nicht befreien von deinen Schmerzen, dich erlösen. Viel zu viel hab ich gesehen, was den Bogen überspannt, wie ein Jäger auf der Jagd. Nicht nach den Geldscheinen, sondern nach dem jüngsten Tag. Und ich komm langsam in Fahrt, so wie Satan, der diese Menschheit anklagt. Was habt ihr noch getan? Die Vernichtung jeder Art ist das Mittel meiner Wahl. Eine Strafe leg ich nach und der Himmel, er wird schwarz, wie eure Zukunft aussehen darf. Das bestimmt das Schicksal. Ob Vergangenheit oder Gegenwart. Ich war immer der dagegen war, vor euch auf die Knie zu fallen. Denn unter den Krankheiten seid ihr die größte von allen. Wann werde ich immun gegen diesen Menschendreck? Die Krone eurer Schöpfung, ich nehme sie euch weg. Werf sie in den Feuersee, bis ihr daran verreckt. Es kann kein Frieden geben mit den Menschen auf der Welt. Selbstzerstörung ihr Bestreben, also zerstöre ich sie selbst. Die Sünde, die Sünde, die Sünde, verfallen dieser Sünde. Die Sünde, die Sünde, die Sünde, verfallen dieser Sünde. Du faltest deine Hände, betest doch zu einem Gott. Doch er hilft dir nicht, wenn der Dämon dich bekommt. Bist du in den Fängen des puren Bösen? Lass dich nicht befreien von deinen Schmerzen, dich erlösen. Du faltest deine Hände, du faltest deine Hände, du faltest deine Hände, du faltest deine Hände, du faltest deine Hände. Die Sünde, die Sünde, die Sünde, verfallen dieser Sünde. Die Sünde, die Sünde, die Sünde, verfallen dieser Sünde. Du faltest deine Hände, betest doch zu einem Gott. Hilft dir nicht, wenn der Dämon dich bekommt. Bist du in den Fängen des puren Bösen? Lass dich nicht befreien von deinen Schmerzen, dich erlösen. Von deinen Schmerzen, dich erlösen. Von deinen Schmerzen, dich erlösen. Von deinen Schmerzen, dich erlösen. Von deinen Schmerzen, dich erlösen.